Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 131 an Goethe, jener den 23. Dezember 1795. Für die Elegien danke ich schönstens. Ich denke nicht, dass jetzt noch etwas darin sein sollte, was den Krettlern Gelegenheit geben könnte, über kleinen Versehen gegen den schönen Geist des Ganzen sich zu verhärten. Lorenz Stark ist, wie mir Humboldt schrieb, ehemals zu einer Komödie bestimmt gewesen und nun zufälligerweise in die erzählende Form gegossen worden. Ein ziemlich leichter Ton empfiehlt es, aber es ist mehr die Leichtigkeit des Leeren als die Leichtigkeit des Schönen. Solchen Geistern wie Herrn E. ist das Platte so gefährlich, wenn sie wahr und naiv sein wollen. Aber die göttliche Plattitüde, das ist eben der Empfehlungsbrief. Haben Sie denn auch die schönen Abbildungen vom Seifersdorfer Tal mit Herrn Beckers in Dresden Beschreibungen gesehen? Als einem so großen Liebhaber von Kunstgärten und sentimentalischen Produktionen empfehle ich Ihnen dieses Werk. Es verdient neben Ragnitz' Schrift eine gelegentlich würdige Erwähnung in den Horen. Mit der Religieuse von Diderot weist mich Herder an sie zurück. Auch meint er, dass sie entweder schon übersetzt sei oder mit anderen Erzählungen von Diderot künftige Ostern erscheinen werde. Es scheint demnach für uns keine sichere Entreprise zu sein. Der Himmel verlängere Ihnen jetzt nur die gute Laune, um den Roman zu endigen. Ich bin unglaublich gespannt auf die Entwicklung und freue mich recht auf ein ordentliches Studium des Ganzen. Das Glück, welches das kleine Gedicht die Teilung der Erde zu machen scheint, kommt mit auf ihre Rechnung, denn schon von vielen hörte ich, dass man es ihnen zuschreibt. Hingegen ist mir von andern der literarische Sans-Culottisme zugeschrieben worden. Von der zu erwartenden Rezension der Horen durch Schütz hörte ich gestern, dass es ernst damit sei und dass wir sie in wenigen Wochen zu Gesicht bekommen werden. Ob ich sie noch in Manuskript zu lesen bekomme, zweifle ich, da ich mit Schützen seit einiger Zeit weniger Verkehr habe. Er hat aber doch dem jungen Schlegel den poetischen Teil derselben zu rezensieren aufgetragen, sowie auch die Unterhaltungen und so weiter, und dieser hat die Rezension, wie er mir heute schrieb, schon an Schütz gesendet. Wenn er nichts in diese Arbeit hineinfuscht, so erwarte ich etwas Gutes davon. Von Cotta habe nichts wieder gehört, und der Almanach ist auch noch nicht angelangt. Zum heiligen Christ wünschen wir alles Gute, möchten Sie ihn hier bei uns zubringen. Leben Sie recht wohl. SCH